Deutschlandfunk Soundcheck. Das Thema heute, wenn Buddha lächelt, nur neue New Age Sounds. Am Mikrofon ist Thomas Elbern. Thank you. Der deutsch-indische Musiker Prem Joshua war das mit dem Song In a Secret Place zu finden auf dem Sampler Nirvana Launch Volume 2. Es gibt auf dem Markt eine Unmenge von Sampler und Compilations, die neue New Age Sounds präsentieren. Was früher einzelnen New Age Ecken von spezialisierten Buchhandlungen und Fachgeschäften vorbehalten war, ist längst zum Massenphänomen geworden. Der sogenannte New Age Sound vermischt sich mit den Klängen eines Café Del Mar und Compilations wie zum Beispiel The Buddha Experience. Überschwemmen den CD-Markt. Harmonie im Wohnzimmer erzeugt von Computern und Samples und vielen Sounds. Hören wir vom Sampler The Buddha Experience von der Ausgabe Zen Trance Galangal mit dem Stück Bamboo.

New Sound Experience aus Kopenhagen, ein buntes Gemisch von Perkussionisten, Keyboards und Instrumentalisten und Sängern aus aller Welt, präsentiert von Claude Schall, ein wichtiger Name, was New Age Sounds angeht. Er war DJ in der Pariser Buddha Bar und hat keine Berührungsängste mit exotischen und esoterischen Klängen, solange sie zum positiven Raumklima beitragen. Von ihm stammen die legendären Buddha Bar Compilations, die vorgemacht haben, dass sich Weltmusik auch ganz anders anfühlen kann. Zu Claude Schall komme ich im Laufe dieser Sendung noch einmal zurück. Jetzt geht's weiter mit Martin Schell und seinem Einmann-Projekt Tua, oder geschrieben TYA, was klingt wie eine logische Weiterentwicklung von Konzepten wie Enigma. Stimmen, die verzaubern, und Melodien, die einen in eine andere Welt entführen. Tua vom Album Aquaba mit Oleo Loki, Speak Slowly. Wie ich schon erwähnte, es gibt unzählige Compilations auf dem Markt, die irgendwie den Namen Buddha oder Artverwandtes im Titel haben. Erwähnenswert ist die Siddhartha Compilation. Hier finden sich einige sehr gefühlvoll eingespielte Tracks, wie zum Beispiel Sleep Will Come von Bliss, der perfekte Chill-Out-Sound, fast schon ein wenig zu schmalzig. Thank you. Sleep Will Come von Bliss vom Sampler Siddhartha. Ende diesen Monats erscheint der Sampler Buddha Magic, zusammengestellt von DJ Scope. Hier treffen moderne westliche Sounds auf Themen und Motiven uralter Kulturen. Siddhartha trifft elektronische Grooves, alles in allem friedlichen Miteinander. Beispiel Ginkgo Garden mit A Mystic Day in Mandalay. Ein gutes Beispiel, wie esoterischer Sound im neuen Jahrtausend klingen kann, liefert Alchemia aus London. Die Multi-Instrumentalistin singt nicht nur alles selbst, sondern spielt auch noch alle Instrumente dazu. Das klingt keltisch, das klingt nach Weltmusik, das klingt nach Harmonie. Oh, Hören wir bis zu den Nachrichten einen Titel von der Shanti Bar Compilation. Das sind Fresh Moods mit Shiny Cage. Gleich gibt's eine weitere Stunde Soundcheck. We'll be right back.